Mittelberg zwischen Bruchsal und Kronau ist eine ungesicherte Unfallstelle und A2 Hannover Richtung Braunschweig. Zwischen Peine Ost und Braunschweig-Wartenbüttel Unfall 4 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Radionacht. Willkommen zum Early Morning Blues im Deutschlandfunk. Mit Cowboyhut, Fender Stratocaster und magischem Ton. Am 3. Oktober wäre der amerikanische Gitarrist und Sänger Stevie Ray Vaughan 60 Jahre alt geworden. Am Mikrofon gratuliert bis 6 Uhr Tim Schauen. Scuttlebutting, der Song vom Album Couldn't Stand the Weather, enthält eines der markantesten Riffs von Stevie Ray Vaughan, der in der Gitarrenhistorie unter dem ebenso markanten Kürzel SRV firmiert. Geboren 1954 in Dallas, Texas, wurde Stevie als etwa 12- oder 13-Jähriger von seinem älteren Bruder Jimmy, auch ein Gitarrist, mit dem Gitarrenvirus infiziert. Jimmy lebte da schon in Austin und hatte sich in der dortigen Blues-Szene einen hervorragenden Ruf erspielt. Doch auch Stevie war bald eigentlich kaum noch ohne Gitarre anzutreffen. Er schlich nachts aus dem Elternhaus, um heimlich in den Bars der Stadt zu spielen und dann am nächsten Morgen blass und müde auf der Schulbank zu erscheinen. Just can't miss. Don't make me wait to be. Honeybee. Mit 17 schmiss Stevie die Schule und folgte 1972 seinem Bruder nach Austin. Er wusste bald, die Gitarre und er waren die besten Freunde im Leben und sein Spiel auf seiner Gitarre wurde immer besser. A lot of the stuff that I was learning early on had to do with just, you know, or just Jimmy Reed kind of things and something that I ended up playing with Dick Dale not long ago. Yeah, the old surf guitar king. Those things were popular then. And Ray Sharp and the Razor Blades, you know. Sure. You know, it's the real simple things, you know. And then along came Albert King Records. It was funny because when I was about 12 years old, I had been a dishwasher for a while and part of my job was to clean out the trash bin, and that involved standing on these big 55-gallon barrels with wooden lids on them, you know, that was where they put all the hot grease. And one day I was out there cleaning out the trash bin, and the top broke on the thing, and I fell in. And just as I finally got out, I'd been up to about my chest in grease. I got up, got out, and they came out with two fresh vats of hot boiling grease. I got out just... You know, if I'd have taken a break earlier, I would have been Take a fried it guy. Easy. You know? And that all happened, and the woman was fired me because of, I broke the lids on the barrel. And right then and there, I decided, wait a minute, this is not what I want to do. I want to play guitar like Albert King. And that's the last job I've had other than playing guitar. So thank you, Albert, for helping me there. Stevie erzählte in dem Interview, das auf dem Album In Step zu finden ist, dass er mit 12 Jahren einen Job als Tellerwäscher hatte und auch große Müllfässer auswaschen musste, die Deckel aus Holz hatten. Und als er einmal auf so einem Fass stand, brach solch ein Deckel und er fiel hinein, stand bis zur Brust in altem Frittenfett. Und als er sich gerade soeben wieder befreit hatte, kam jemand und schütterte noch siedend heißes Öl in das Fass. Stevie meint, er sei so gerade eben aus der Fritteuse entkommen, kurz davor frittiert zu werden. Die Managerin des Ladens hat ihn schließlich gefeuert, weil er diesen Holzdeckel zerbrochen hatte. Und genau das war für ihn der Punkt in seinem Leben zu denken, Moment mal, das ist doch eigentlich genau das, was ich nicht machen will. Ich will doch eigentlich Gitarre spielen wie Albert King. Und das war wohl der erste und auch der letzte Job, den Stevie Ray Vaughan hatte. Bis Stevie Ray Vaughan Albert King kennenlernen würde, sollte es allerdings noch etwas dauern. 1979 gründete Stevie Ray zusammen mit Trommler Chris Layton und Bassist Tommy Shannon die Band Double Trouble, die sich mit jedem Auftritt vom Geheimtipp zu einem dicken Ding weiterentwickelte. Durch eine Show auf einer privaten Party bei den Rolling Stones 1992 wurden Vaughan und Double Trouble als erste Band der Geschichte ohne Plattenvertrag zum Jazzfestival nach Montreux eingeladen. Und wenn man die Band dort, wie auf den Aufnahmen von damals gut zu hören, teilweise ausbuhte, wurden doch zwei für den weiteren Erfolg von Stevie Ray und seiner Band wichtige Musiker auf diese texanische Urgewalt aufmerksam. David Bowie lud Stevie Ray Vaughan ein, bei den Aufnahmen zum Album Let's Dance mitzuwirken und der Musiker und Produzent Jackson Browne ließ Double Trouble kostenlos in sein Studio für Aufnahmen. Eine für Stevie Ray Vaughan äußerst glückliche Fügung, denn im selben Jahr, als David Bowies Millionenalbum mit der Hitsingle Let's Dance erschien, konnte Stevie Ray Vaughan auch sein Debütalbum Texas Flood herausbringen. So wurde nicht nur die Blues-Szene, sondern auch gleich die gesamte westliche Pop- und Rockwelt auf diesen jungen Gitarristen mit Cowboyhut, Schlangenlederschuhen, schnellen Fingern und markantem Gitarrenton aufmerksam. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Look like eyes I won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. baby, I'm a little lover boy. Yeah, I love my lady, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy. Pride and Joy vom 1983er Album Texas Flood. Mit dieser Flut fetter Texas Shuffles sollte Vaughan eine weitere Blueswelle auslösen. Denn das Genre lag nach der beletzten Beatmung Ende der 60er Jahre, damals von England ausgehend, gerade etwas danieder. Bis heute berufen sich zahllose Gitarristen auf Stevie Ray Vaughan, der wiederum auch von der Rockgitarrenikone Jimi Hendrix beeinflusst war. Vaughans Einfluss reicht bis hin zu jungen Bluesgitarristen wie Kenny Wayne Shepherd. Diesen Sommer war Shepherd für ein Konzert in Köln und seit einigen Jahren hat er einen gewissen Chris Layton am Schlagzeug, genau jenen Mann, der bei Vaughan und Double Trouble für den Beat gesorgt hat. Stevie, erinnert sich Chris Layton im Interview, habe ihm damals den Spitznamen Whipper verpasst. No, it was a name, nickname that Stevie gave me the nickname Whipper, and it's silly, but he was really great as a person. He was a person, so, but he was a kind, gentle person, and he was generous, and he was considerate. Den Spitznamen Whipper hat mir Stevie verpasst. Ich trage ihn nun seit 30 Jahren mit mir herum. Stevie war wirklich eine liebenswürdige Persönlichkeit. Ganz sanft, großzügig, bedächtig, hat oft leise gesprochen. Doch sein Gitarrenspiel war ganz anders als seine zurückhaltende Art. Wenn er spielte, hatte er gewaltige Energie. Es war wundervoll, absolut faszinierend. Sein großartiger Ton zog sofort in den Bann. 13 Jahre habe ich mit ihm zusammengespielt und immer konnte er etwas anders machen. Er packte immer etwas Neues, Überraschendes aus. Obwohl wir ja dieselben Stücke im Programm hatten, war es immer eine andere Show, ein anderer Film. Er hat sich beständig weiterentwickelt. Oh, I think the hype's always bigger when somebody dies tragically. I think that's just how humankind works. You know, when somebody has something, they do have something. And especially if they're well thought of and they're well liked and then they die a tragic death, I think they become something bigger after that. Natürlich läuft man Gefahr, Sachen im Nachhinein zu überhöhen, gerade wenn jemand so jung gestorben ist. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir alle damals jeden Tag merkten, dass Stevie ein ganz besonderer Gitarrist war. Einer der ganz Großen. Ich habe später noch mit vielen Musikern gearbeitet, wirklich guten. Aber in Sachen Energie und Gefühl hat ihn niemand eingeholt. Ich weiß noch genau, wie mein damaliger Zimmernachbar meinte, komm, wir gehen uns eine Band angucken. Die sollen einen ganz heißen Gitarristen haben, Stevie Vaughan. Und als wir dann in diesen Club kamen, wow, waren wir sofort wie hypnotisiert. Was zum Henker passiert hier? Zwar waren es eigentlich bloß Blueslicks und Soli, die Steve spielte, aber dass man Bluesgitarre mit solcher Wucht spielen konnte, war für uns alle neu. Es war etwas ganz Eigenes. Ich werde niemals vergessen, wie sich das anfühlte, als ich ihn zum ersten Mal hörte. Er hat mir eine Menge beigebracht über die Musik und das Leben. Oh man, that was really something. He taught me a lot of things other than, you know, about playing music. Since I can't read music and everything, I find out that I do the best when I just listen for where I'm trying to go with it and where it can go. And not try to rush it, not try to make up things as I'm going necessarily, just let them come out. Then I'm a lot better off. If I start trying to pay attention to where I am on the neck and, you know, this is the proper way to do this or that, you know, then I end up thinking that thing through, and instead of playing from my heart, I play from my mind, and that's where I find that I get in trouble. If I just go with what's in my heart and let it come out, then I'm okay. Wenn er seinen Verstand ausschalte, sagt Stevie, und ohne nachzudenken einfach aus dem Herzen heraus spiele, dann sei er am besten. Und dass er nicht nur harten Texas Blues mit knackigen Soli in hoher Geschwindigkeit hinbekommt, bewies er unter anderem auch mit dieser Hommage an Jimi Hendrix, dem Song Little Wing, der bis zu den Nachrichten und der Presseschau zeigt, Stevie Ray Vaughan hatte viel Gefühl. Thank you. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen Drohneneinsatz zur Überwachung der brüchigen Waffenruhe in der Ostukraine vor. Verteidigungsministerin von der Leyen unterrichtete am Abend die Obleute des Bundestags über die geplante deutsche Beteiligung an einer Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ziel sei, dass sich die Lage in der Ostukraine stabilisiere und in einen Friedensprozess münde. Wie viele Drohnen und Soldaten in das Krisengebiet geschickt werden sollen, steht noch nicht fest. Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf interne Pläne des Verteidigungsministeriums, es seien 200 Soldaten für die Mission vorgesehen. 150 Soldaten sollen demnach das Krisengebiet mit Drohnen überwachen, 50 weitere sind für den Schutz der OSZE-Vertreter eingeplant. Der Wehrbeauftragte Königshaus beklagt eine weitgehende Überlastung der Bundeswehrsoldaten durch zu häufige Einsätze. Dass die Karenzzeit von 20 Monaten zwischen zwei Verwendungen nicht eingehalten werde, sei in vielen Bereichen inzwischen zur Regel geworden, sagte Königshaus der deutschen Presseagentur. Dies gelte vor allem für die Bereiche Lufttransport, Logistik und Sanität. Diese würden häufiger angeboten, weil sie der deutschen Öffentlichkeit leichter zu vermitteln seien als etwa die Entsendung von Kampftruppen. Wolle man dies weiterhin so handhaben, müsse man die Truppe auch anders aufstellen und verstärken, forderte Königshaus. Darüber hinaus führe auch schlechte Ausrüstung zu Überbelastung. Der UNO-Sicherheitsrat hat die mutmaßliche Hinrichtung des Briten Alan Henning durch die Terrormiliz IS verurteilt. In einer Erklärung des Gremiums ist von einem abscheulichen und feigen Mord die Rede. Zugleich wird die sofortige Freilassung aller Geiseln verlangt, die sich in den Händen des IS und anderer islamistischer Organisationen befinden. Der britische Premierminister Cameron teilte in London mit, seine Regierung werde alles tun, um die Verantwortlichen zu jagen und zur Rechenschaft zu ziehen. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Obama. Zuvor war im Internet ein Video aufgetaucht, das die Enthauptung Hennings zeigen soll. Er wäre nach den beiden Amerikanern Jim Foley und Stephen Sotloff sowie dem britischen Entwicklungshelfer David Haynes die vierte westliche Geisel innerhalb kurzer Zeit, die von dem IS auf diese Weise getötet wurde. Für die von der Großen Koalition angekündigte Pflegereform reicht das eingeplante Geld nach einem Bericht nicht aus. Die SPD rechne mit einem Mehrbedarf von mindestens 1 Milliarde Euro pro Jahr, schreibt die Berliner Zeitung. Nur so könne das Versprechen eingehalten werden, keinen Pflegebedürftigen schlechter zu stellen als heute. Um die Lücke zu füllen, werde der Plan diskutiert, die für 2017 geplante zweite Stufe der Beitragserhöhung um ein halbes oder ganzes Jahr vorzuziehen. Auf diese Weise könne ein Puffer angelegt werden. Mit der Reform soll die Pflegeversicherung auf eine neue Grundlage gestellt und die bisherigen 3 Pflegestufen in 5 neue Bedarfsgrade überführt werden. Für Leistungen, die ein Hilfebedürftiger erhält, sollen ab 2017 nicht nur körperliche Gebrechen berücksichtigt werden, sondern im gleichen Maße auch geistige Einschränkungen wie etwa Demenz. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verlässt seinen Rennstall Red Bull. Der Schritt werde nach der laufenden Saison vollzogen, teilten beide Seiten vor dem Großen Preis von Japan mit. Wohin Vettel wechselt, blieb offen. Er erklärte, sich dazu in Kürze äußern zu wollen. Sportmedien spekulieren, der 27-jährige Rennfahrer wolle künftig für Ferrari fahren. Demnach könnte er bei den Italienern Ex-Weltmeister Fernando Alonso ersetzen. Das Wetter. Nach Nebelauflösung verbreitet unter länger anhaltend sonnig sowie trocken, später am Alpenrand und im Südschwarzwald vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 17 Grad im Südosten und bis zu 24 Grad am Rhein. Morgen in einem breiten Streifen von Schwarzwald und Rheinland-Pfalz bis Schleswig-Holstein stark bewölkt oder bedeckt mit etwas Regen, nur im Osten und Südosten sowie im Nordwesten freundlich. Abkühlung auf 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag in der Westhälfte weiter stärker bewölkt, in der Osthälfte deutlich freundlicher und häufig Sonne bei 14 bis 20 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6 Uhr. Deutschlandfunk, 5.34 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A8 München-Salzburg zwischen Anger und Neukirchen sind Personen auf der Fahrbahn. Die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt ist zwischen Waldorf-Wiesloch und Heidelberg-Schwetzingen wegen Bauarbeiten noch bis Sonntagabend gesperrt und die A2 Hannover Richtung Braunschweig ist zwischen Peine-Ost und Braunschweig-Wartenbüttel nach einem Unfall ebenfalls gesperrt, derzeit 5 Kilometer Stau. 5.35 Uhr Deutschlandfunk, die Presseschau. Dass die Türkei den Militäreinsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützen will, ist Thema in der Süddeutschen Zeitung. Die Türkei könnte nun ihre Armee nach Syrien schicken. Das Parlament in Ankara hat der Regierung und den Generälen freie Hand gegeben. Würden türkische Panzer den Grenzzaun niederwalzen, wäre wohl schnell Schluss mit dem IS-Extremistenspuk um die syrische Kurdenstadt Kobani. Vermutlich aber wird genau das nicht passieren. Warum nicht? Weil dies die Kurden von Kobani gar nicht wollen. Im türkischen Parlament hat die Kurdenpartei BDP, die gute Drähte zu den syrischen Kurden hat, gegen eine türkische Kriegsbeteiligung gestimmt. Die Kurden fürchten die türkische Armee nicht weniger als die Islamistenhorden. Die Kurden würden türkische Soldaten nicht als Befreier, sondern als Besatzer verstehen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Erklärtes Fernziel der Türkei ist die Entmachtung des syrischen Staatschefs Assad, meint die Märkische Allgemeine aus Potsdam. Die Genehmigung für Militärinterventionen könnte also auch diesem Zweck dienen. Insbesondere Erdogans Plan, auf syrischem Boden Pufferzonen einzurichten, lässt in diesem Zusammenhang aufhorchen. Erdogans Hinweis auf die politischen und sozialen Gründe für die Radikalisierung von Sunniten in Syrien und im Irak ist aber legitim. Die Türkei handelt zudem aus der Gewissheit heraus, dass sie selbst als Nachbarin von Syrern und Irakern auch dann mit den Verhältnissen in der Region leben muss, wenn Amerikaner und Europäer längst nach Hause gegangen sind, bemerkt die Märkische Allgemeine. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung befasst sich mit den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Dass Politiker von der Kanzlerin bis zum Ministerpräsidenten den Tag nutzen, um die Krisen in der Welt anzusprechen und zu Solidarität mit Zuwanderern und Flüchtlingen aufzurufen, zeugt davon, dass Deutschland sich nicht im eigenen Wohlstand sonnt, sondern zumindest prinzipiell willens ist, sich mit den Schwachen solidarisch zu zeigen. Allerdings zeigt schon die Fülle der Krisen, die Angela Merkel nach Hannover aufzählte, wie unübersichtlich die Welt geworden ist. Wir haben es mit einer erdrückenden Vielzahl von Aufgaben zu tun, von denen 1989 noch niemand etwas ahnte. Dennoch kann es nicht schaden, sich angesichts all der Herausforderungen auf die Lehren aus dem Wendejahr zu besinnen. Damals nahmen beherzte Bürger in der DDR ihr Schicksal am Ende selbst in die Hand und zeigten, dass es möglich ist, die Welt zu verändern, betont die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, folgt aus der friedlichen Revolution der Deutschen und aus der Erfahrung mit zwei Diktaturen nun auch der Auftrag, sich auf der ganzen Welt für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen? Hier sollte die Bundesregierung sich und die Welt nicht überfordern. Ansprüche muss man glaubhaft vertreten und durchsetzen können. Auch in einer globalisierten Welt muss jeder zunächst vor seiner Tür kehren, seine Hausaufgaben machen. Dann sieht manches Problem schon anders aus. Dazu müssen die Bürger das als ihre Sache begreifen. Nichts anderes ist ja die Republik. Die DDR trug diese Bezeichnung nur im Namen. Deshalb schaffte das Volk sie ab. Das ist ein Grund zum Feiern und eine ständige Mahnung an alle Machthaber, findet die FAZ. In der Frankfurter Rundschau ist zum Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL zu lesen: Die Bahn bietet der GDL eine bescheidene Lohnerhöhung an und will im Gegenzug die Tarifverhandlungen so lange aussetzen, bis die gesetzliche Grundlage zur Tarifeinheit klar sei. Übersetzt heißt das: Liebe GDLer, nehmt die Brosamen, bevor euch die Regierung mit einem Gesetz zur Tarifeinheit den Garaus macht. Meinen die Bahnmanager das ernst? Soll die GDL das Angebot annehmen und damit indirekt eingestehen, dass sie sich selbst für abschaffungswürdig hält? Das können die Lokführer nicht tun. Und der Bahn sei ein Stammbuch geschrieben, dass man mit solchen Tricks keine ernsthaften Tarifverhandlungen führen kann. Mit wem auch immer. Mit diesem Zitat aus der Frankfurter Rundschau endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Sonja Helmke, der Sprecher war Volker Hengst. Deutschlandfunk. Radionacht. Und damit willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Early Morning Blues hier im Deutschlandfunk. Gerade gehört der Titel So Excited. Stevie Ray Vaughan nannte bei seinen Vorbildern vor allem stets den Blueskönig Albert King. Und just als Vaughan gerade selbst als großartiger Bluesgitarrist Karriere machte, traf er Albert King zu einer Session in einem Fernsehstudio in Kanada. Aus diesen Aufnahmen entstand das wunderbare Album In Session, das 1999 erschien. Darauf ist zu hören, wie Albert King, ein großer schwarzer Mann, der als schnell aufbrausend galt, den kleinen, ebenso jungen wie blassen Stevie, knapp 30 Jahre alt, sehr freundlich aufnimmt. Und obwohl Stevie in den kurzen Dialogen zwischen den Stücken sehr schüchtern klingt und King Daddy nennt, an ihren Instrumenten agieren sie absolut auf Augenhöhe und befeuern einander zu Höchstleistungen. Schön zu hören, der Unterschied in Sound und Spielweise. Stevie Ray mit dem energetischen Ton seiner Number One, einer Fender Stratocaster aus den frühen 60ern, die er zumeist mit enorm dicken 12er oder gar 13er Saiten bespannte, was zum dicken Ton beitrug. Albert King spielte Lucille, seine Gibson Flying V, deren Saiten er zu den für seine Spielweise charakteristischen Bendings hochzog. Keine Gefangenen, keine Fragen, zwei Blueshelden, ask me no questions. Topside. One, two, three. Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there is someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Thank you. could be ending to put on that night. Stevie Ray Vaughans Erfolgswelle hielt an. Das zweite Album 1984 namens Couldn't Stand the Weather schlug noch mehr ein. Doch leider war Stevie Ray nicht nur dem gepflegten Gitarrensolo zugetan, sondern auch dem Alkohol und einer weißen Substanz, die schon so viele Leute ruiniert hatte. 1986 musste er seine Deutschlandtournee wegen Drogenproblemen abbrechen. Nach erfolgreichem Entzug erschien sein Album In Step. Das erste, sollte er später sagen, das ohne erweitertes Bewusstsein entstanden war. Auch mit seinem Bruder Jimmy war er im Studio. Für den Älteren muss es nicht immer einfach gewesen sein, vom Jüngeren auf so großartige Weise überholt worden zu sein. Ende 1990 sollte dessen ungeachtet das Album Family Style der Vaughan-Brüder erscheinen. Und so klangen sie 1990, die Vaughan-Brüder und ihr Telefonsong. Das Album Family Style aus dem Jahr 1990. Ende August sollte es eigentlich erscheinen, doch am 26. August 1990 spielte Stevie Ray mit seiner Band zusammen mit Eric Clapton, Jimmy Vaughan und Robert Cray ein Konzert in East Troy im Bundesstaat Wisconsin. Nach dem Auftritt stieg er in einen Hubschrauber, der ihn nach Chicago bringen sollte, doch der Helikopter prallte im dichten Nebel am frühen Morgen des 27. August gegen einen Berg. Der Pilot sowie drei Mitglieder von Eric Claptons Tross starben und Stevie Ray Vaughan. Er wurde nur 35 Jahre alt. Seinen Bruder Jimmy traf ich vor einigen Jahren in Köln. Im Interview habe ich auch nach Stevie gefragt, denn Jimmy spielte und spielt immer noch gerne den Song Six Strings Down, der, wie er mir im Interview sagte, natürlich vor allem seinem kleinen Bruder gewidmet ist. Well, you know, it's been 20 years since Stevie died and or was killed. And that day still seems unbelievable and unthinkable and it's like a bad dream and even though I know it's real, still doesn't seem real. Dieser Tag, an dem Stevie starb oder getötet wurde, erscheint mir immer noch unglaublich, undenkbar. Es ist immer noch wie ein böser Traum. Und obwohl ich nach all den Jahren natürlich weiß, dass es leider wahr ist, erscheint es mir manchmal immer noch unmöglich, es zu glauben oder zu verstehen. Ich glaube nicht, dass ich das jemals verkraften werde. Es ist einfach zu schlimm. Mein kleiner Bruder. Was wirklich verrückt ist, unser Vater starb auf den Tag genau 4 Jahre vor Stevie. Am selben Tag. Überleg doch mal, der gleiche Tag. Was hat das bloß zu bedeuten? Ist doch verrückt. Ich habe es mir dann schön geredet und gedacht, nun sind sie wenigstens wieder zusammen. Art Neville und ich haben das Stück geschrieben. Ich die beiden letzten Strophen und er die erste. Ist natürlich ein Stück über Stevie und all die anderen Gitarrenhelden, die in dieser gigantischen Band da oben im Himmel spielen. Zwar erwähne ich Stevie nicht, aber es geht um ihn und den Ort, zu dem er nun aufgebrochen ist, zu all den anderen. Ich habe das Stück für meine Mutter geschrieben. Ich konnte ihr einfach nicht erklären, was passiert ist, wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Also habe ich versucht, das in einem Song zu verarbeiten. Und so I tried to make up a song that would make it all okay, you know. Auch wenn das Interview mit Jimmy, dem Bruder von Stevie, so viele Jahre nach dem Tod geführt worden ist, hatte ich immer noch den Eindruck, dass Jimmy natürlich ernsthaft betroffen ist nach all der Zeit. Und den Song Six Strings Down, den spielt er auch bei diversen Auftritten, auch beim Eric Clapton veranstalteten Crossroad Guitar Festival. Das war lustig, da in einer Reihe zu sehen, wie Eric Clapton, Robert Cray und Jimmy Vaughan da stehen und eine Band bilden, die einander die Musik der Blues verbindet, aber natürlich auch das schreckliche Erlebnis vom Tod des jungen Stevie Ray Vaughan. Und mit eben diesem Song, Six Strings Down, bedankt sich fürs Zuhören Tim Schauen. Guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem. Another blue stringer back.